Kommunistenkneipe. Fabian Lehr direkt. Heutiges Thema: 6 Argumente gegen den Kommunismus. Mit Fabian Lehr, Flo von Decay und Paddy. Ja, willkommen in der Kommunistenkneipe. Heute mal wieder in einer Konstellation, die wir lange nicht mehr hatten. Einmal begrüße ich Fabian Lehr. Hallo Fabian. Hallo, guten Abend. Moin. Dann begrüße ich Paddy. Hi Paddy. Hi, guten Abend ihr beiden. Moin Flo, moin Fabian. Genau, und ich bin auch dabei. Es ist mal wieder eine Folge Fabian Lehr direkt. Mal wieder ist gut. Ich glaube, die letzte Folge ist schon verdammt lange her. Ich habe eben schon gewitzelt, naja, Fabian hat ja mittlerweile seine eigene Podcast-Karriere gestartet. Ich weiß gar nicht, ob wir zwischendurch nochmal eine Fabian Lehr direkt Sparte gehabt haben oder ob irgendjemand durchblickt, was welche Kategorie bei uns ist. Auf jeden Fall haben wir immer gerne Fabian zu Gast. Und heute haben wir uns mal für eine Folge entschieden, die so ein paar, na, die so ein bisschen besonders ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man sich irgendwo als Kommunist zu verstehen gibt, jetzt nicht in linken Kreisen unbedingt, zum Beispiel irgendwie, es ist im Büro bekannt oder in der Verwandtschaft, bei Freunden, auf irgendwelchen Partys, überhaupt wie so in der Allgemeinheit, dann trifft man immer wieder auf Vorurteile und Gegenargumente gegen den Kommunismus. Einige davon sind ziemlich platt, andere sind ein bisschen klüger und vielleicht auch nicht ganz unbegründet. Oder doch, keine Ahnung. Und wir haben in der Community mal rumgefragt, was für Argumente gegen den Kommunismus fallen euch denn so ein? Was sind da so diese typischen Top 5, wollte ich erst sagen, aber es sind, glaube ich, die Top 6 jetzt geworden, die wir gesammelt haben. Und genau, deswegen heute Argumente gegen den Kommunismus, eine Widerlegung mit Fabian Lehr. Daran setzen wir uns heute mal. Wir machen auch kräftig mit. Und genau. Welche Argumente wir da gesammelt haben, das werdet ihr gleich hören. Ich gebe mal weiter an Paddy. Ja, vorneweg, bevor wir jetzt zum ersten Argument kommen, in Anführungsstrichen, vielleicht noch ein Hinweis, also wenn wir von Kommunismus reden, meinen wir also zum einen die kommunistische Weltanschauung, aber auch Bewegung und vor allem aber auch vergangene Sozialismusaufbauversuche, um die es auch viel gehen wird. Ja, und für die Klugscheißer unter euch, natürlich ist es so, dass der Kommunismus, also im Marxismus, in der Theorie, vor allem die klassenlose, herrschaftsfreie Gesellschaft meint, die wir als Kommunistinnen anstreben auf lange Sicht. Das fällt erstmal zu dem Begriff. Ja, kommen wir zum ersten Argument oder zur ersten These, die sehr oft irgendwie kommt im Alltag, die man hört, wenn es um den Kommunismus geht. Und zwar lautet das Argument, der Kommunismus mündet ja immer nur in Diktatur, Gewalt und Unterdrückung von Freiheitsrechten und der Kommunismus sei von Grund auf antidemokratisch. Was ist da eure Meinung dazu? Oder vielleicht erstmal Fabian? Also dazu würde ich zwei Dinge sagen. Das eine ist, dass selbst wenn man sich's empirisch anschaut, es ja nicht so ist, dass in den Staaten, die sozialistisch geworden sind, das Maß individueller Freiheit zurückgegangen wäre im Vergleich zur vorrevolutionären Zeit. Wenn wir uns die meisten sozialistischen Staaten ansehen, dann hat der Sozialismus überwiegend in ärmeren Staaten gesiegt und ärmere Staaten werden eigentlich immer in einer autoritären bis diktatorischen Weise verwaltet. Eine Gesellschaft, in der es extreme soziale Unterschiede, eine extreme Einkommensungleichheit gibt, ist eine Gesellschaft, die zumindest nach kapitalistischen Vorzeichen eigentlich kaum demokratisch, egalitär, freiheitlich verwaltet werden kann, weil eine Verwaltung des Mangels und des Elends niemals damit einhergehen kann, dass man einen breiten Konsens unter der Bevölkerung hat. Eigentlich alle Staaten, in denen die sozialistische Bewegung gesiegt hat, waren arme und sozial extrem polarisierte Gesellschaften, die dementsprechend diktatorisch beherrscht wurden. Wenn wir uns die Sowjetunion ansehen, bei allen Freiheitsdefiziten, die die Sowjetunion hatte, hat sie einen ungeheuren Ausdehnung der politischen und individuellen Freiheiten der Bevölkerung gegenüber den Zeiten des Zarenreiches gebracht. Wenn wir uns die osteuropäischen Staaten ansehen, denen der Sozialismus durch den Sieg der Roten Armee nach 1945 implementiert wurde, waren das vorher eigentlich alles faschistische Diktaturen oder halbfaschistische Regime gewesen. Es ist nicht so, dass irgendwo eine florierende parlamentarische Demokratie durch eine brutale stalinistische Diktatur ersetzt wurde. Gesellschaften, die aufgrund ihrer Armut, ihrer sozialen Polarisierung schon im Kapitalismus autoritär regiert worden waren, haben unter sozialistischen Vorzeichen de facto alle eine Ausdehnung ihrer Freiheitsrechte und nicht ein Zurückschrauben erfahren. Es ist ja der Fehler, der immer wieder gemacht wird, dass man sozialistische Staaten mit den wohlhabendsten und erfolgreichsten imperialistischen Metropolen vergleicht, nicht aber mit den Zuständen, die in einem durchschnittlichen kapitalistischen Staat, das heißt einem ärmeren Staat, einem Staat des globalen Südens herrschen. Das ist das eine. Empirisch gibt es einfach keinen Fall, dass eine florierende parlamentarische Demokratie durch eine sozialistische Diktatur ersetzt wurde, wenn man so formulieren will. Das andere ist, dass in den realsozialistischen Staaten, in denen man von einem autoritären System sprechen kann, das ganz spezifische historische Bedingungen hatte. In der Sowjetunion war das eben in erster Linie der Bürgerkrieg, die Notwendigkeit, den protofaschistischen Aufstand der Weißen niederzuschlagen und das Kriegsregime, das dadurch in Kraft gesetzt wurde und unter Stalin nicht abgebaut wurde, durchaus aber zurückging nach Stalins Tod, nachdem die konterrevolutionäre Gefahr endgültig gebannt war. Die Sowjetunion der 60er, 70er, 80er Jahre war ohne Zweifel eine wesentlich freiere Gesellschaft als die Sowjetunion von 1940, 50 gewesen ist. Andererseits ist natürlich so, dass auch bei Weitem nicht alle sozialistischen Gesellschaften überhaupt einen irgendwie vergleichbaren Maße autoritäre Entwicklung wie die Sowjetunion unter Stalin genommen haben. Wenn wir uns heute zum Beispiel Kuba ansehen, eine der einzigen Gesellschaften der Welt, die man ernsthaft als sozialistisch bezeichnen kann, dann ist Kuba heute eine der politisch partizipativsten Gesellschaften der Welt. Kuba hat tatsächlich viel stärkere Elemente direkter Demokratie, als es irgendein europäischer Staat mit Ausnahme der Schweiz in bestimmter Hinsicht hat. Und das ist natürlich grundsätzlich so, dass Sozialistinnen, dass Marxistinnen die Aufgabe dessen, was sie als Diktatur des Proletariats bezeichnen, darin sehen, die Voraussetzungen zu schaffen für eine politische Freiheit, die die in kapitalistischen Umständen maximal erreichbare bei weitem übertrifft. Und wenn wir uns eben Gesellschaften wie Kuba ansehen, dann gibt es bereits sozialistische Gesellschaften, die nicht nur ein viel größeres Maß an persönlicher und politischer Freiheit wie vor der Revolution haben, sondern an direkter, an partizipativer Demokratie auch die meisten kapitalistischen Gesellschaften bei weitem übertreffen. Es ist ja in kapitalistischen Gesellschaften nicht der Normalfall, es mit einer florierenden, blühenden Demokratie zu tun haben. Es wäre ganz falsch, wenn man annehmen würde, dass eine kapitalistische Gesellschaft zwangsläufig eine freiheitlichere sei. Tatsächlich sind ja die meisten bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaften, welche die autoritär regiert werden, und zwar sehr häufig weitaus brutaler, als selbst die stalinistische Sowjetunion jemals hat. Also die Gegenüberstellung sozialistische Unfreiheit, kapitalistische Freiheit ist einfach falsch. Florierende, selbst parlamentarisch-bürgerliche Demokratie ist ein Ausnahmefall in kapitalistischen Gesellschaften, nicht der Normal. Fall, während umgekehrt absolut es nicht so ist, dass alle oder auch nur die allermeisten sozialistischen Gesellschaften extrem autoritär gewesen wären. Ja, ich finde, es ist eine große Propagandaleistung der Kapitalisten, dass man es geschafft hat, Marktwirtschaft, also kapitalistische Marktwirtschaft, mit Freiheit und Demokratie gleichzusetzen, was ja wirklich global gesehen überhaupt nicht stimmt. Also sogar wenn man irgendwie so platt argumentiert mit so einem bürgerlich-demokratischen Begriff, also es gibt sehr, sehr, sehr viele kapitalistische Länder, die nicht mal bürgerlich-demokratisch sind, sondern relativ autoritär regiert werden. Also das geht so sowieso nicht auf. Und dann kann man sich ja mal die Frage stellen, von welchem Demokratiebegriff gehen wir eigentlich aus? Das wolltest du, glaube ich, gerade sagen, Paddy. Ja. Ja, genau. Das ist ein sehr wichtiger Punkt mit dem Demokratiebegriff, weil wenn der Begriff fällt in solchen Diskussionen, das tut er ja dann sehr schnell, wenn es um diese Argumente geht, dann verbinden ja die allermeisten Menschen damit so sehr bürgerliche Vorstellungen von Demokratie als das Ideal und wonach jede Abweichung davon als antidemokratisch gilt, als autoritär, als sonst was. Also diese Idee von einer parlamentarischen Demokratie auf Grundlage einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung, wo das Privateigentum an Produktionsmitteln existiert und wo wir alle brav alle 4 Jahre Vertreter der herrschenden Klasse wählen dürfen, die uns fair und zertreten dürfen, wie Marx das schön gesagt hat. Also das ist quasi das Ideal, was dann sehr oft dahinter steckt bei diesem Begriff, wie es ja in den allermeisten, vor allem westlichen bürgerlichen Ländern, Staaten ja auch existiert, was aber ja eine Scheindemokratie eigentlich ist. Also wenn wir Demokratie verstehen als Herrschaft der Mehrheit, Herrschaft des Volkes, wenn man auch so will, dann kann davon keine Rede sein. Also wir haben es auch in solchen Systemen natürlich mit einer Herrschaft der Minderheit der Kapitalisten zu tun, der Kapitalistenklasse, der Bourgeoisie über die Mehrheit der arbeitenden Bevölkerung. Und ja, oder auch so sehr schillernde Begriffe wie Pressefreiheit zum Beispiel sind ja auch aufgeladen mit so einer, sehr bürgerlichen Vorstellung von Pressefreiheit. Also was heißt denn Pressefreiheit im Kapitalismus? Letztlich heißt es die Freiheit von einigen wenigen Reichen, von Medienkonzernen, ein Monopol zu haben auf die Verbreitung ihrer Propaganda und ja, ihre Beeinflussung der öffentlichen Meinung zugunsten ihrer Interessen. Und ja, das eben auch mal zu dekonstruieren oder das mal aufzudröseln, was eigentlich dahinter steckt, ist auf jeden Fall auch sehr wichtig. Vor allem ist es ja so, dass selbst in denjenigen Staaten, die eine im bürgerlichen Sinne florierende bürgerlich-parlamentarische Demokratie haben, diese bürgerlich-parlamentarische Demokratie ein Schönwetterzustand ist. In dem Moment, in dem die bürgerliche Klassenherrschaft in einer solchen bürgerlich-parlamentarischen Gesellschaft ernsthaft gefährdet wird, hebt die dortige herrschende Klasse natürlich dieses parlamentarisch repräsentative System auf und geht zur autoritären Form der Herrschaft über. Das heißt, die bürgerlich-parlamentarische Demokratie ist ein System, das wir bei all seinen Schwächen in seiner Blüte überhaupt nur sehen in Gesellschaften, die erstens am oberen Ende der Hackordnung der imperialistischen Weltordnung stehen und zweitens selbst dort nur in Zeiten einer relativen politischen Stabilität, wenn es möglich ist, einen breiten Konsens für die Aufrechterhaltung dieser Herrschaft zu erlangen. Aber diese Herrschaftsform wird sofort geändert, wenn dieser Konsens in der Bevölkerung nicht mehr herzustellen ist. Und bei der bürgerlich-parlamentarischen Wahl muss man auch dazu sagen, stehen ja sehr viele Dinge auch nicht auf dem Stimmzettel, ne? Also die Abwahl des Kapitalismus wird man nie bei einer Bundestagswahl wählen können. Man kann vielleicht kleine kommunistische Partei wählen, die aber auch nur so lange zugelassen sind, wie sie nicht dem Staat gefährlich werden. Teilweise müssten sie nicht mal gefährlich werden. KPD wurde verboten, wenn man nochmal daran erinnert, ne? Also marxistische Partei. Die bürgerliche Demokratie im Kapitalismus, die kann man nicht einfach mit irgendeinem sozialistischen Inhalt füllen, zur Revolution hin. Also ein paar Dinge sind da drin einfach eingepreist. Und wenn man so tut, als gäbe es in der bürgerlich-parlamentarischen Demokratie irgendwie so wahnsinnig viele Wahlfreiheiten, kann man sich das ja mal auch individuell, wo es doch immer so sehr um individuelle Freiheitsrechte geht, anschauen. Also allein das Recht von Lebens- und Entscheidungsrechten, also der Frauen, ist ja massiv beschnitten im Kapitalismus. Und da war der Sozialismus deutlich fortschrittlicher. Wenn ich zum Beispiel mal an das Recht auf Schwangerschaftsabbruch oder auch sexuelle Selbstbestimmung zum größten Teil in weiten Phasen des Sozialismus denke, und ganz viele andere soziale Rechte, die dann plötzlich irgendwie gar keine Rolle mehr spielen. Also es geht, die Propaganda geht eigentlich auch, wenn man es ganz platt im Sinne eines Vergleichs macht, häufig nicht auf. Das muss man auch dazu sagen. Ja. Ja, oder wenn wir uns angucken, also einer der wichtigsten Bereiche unseres Lebens oder vielleicht sogar der wichtigste Bereich, der Arbeitsplatz, die Wirtschaft, also sind ja komplett außer demokratischer Kontrolle im Kapitalismus, ne? Also es gibt sowohl in den Betrieben als auch über die großen Entscheidungen, wie was und wo produziert wird, gibt es kaum Mitbestimmung der Mehrheit der Bevölkerung. Es sind hierarchische, ja, autoritäre Entscheidungsstrukturen und quasi eine Diktatur in jedem Betrieb. Und ja, das wollen wir ändern als Marxistinnen, ne? Dass sozusagen die Demokratie ausgeweitet wird, auch auf den Wirtschaftsbereich. Und es ist ja generell so, dass im bürgerlichen Diskurs die Tatsache ignoriert wird, dass für jede Freiheit, die diesen Namen wert ist, ökonomische Sicherheit die Grundvoraussetzung ist. Man kann ja selbst in einer florierenden bürgerlicher parlamentarischen Gesellschaft wie den westeuropäischen oder nordamerikanischen nicht davon sprechen, dass jemand, der in elenden ökonomischer völliger Abhängigkeit von seinem Chef lebt, um nicht obdachlos zu werden, frei sei. Um überhaupt einmal frei sein zu können, von persönlicher Freiheit ernsthaft sprechen zu können, muss ich mich ja erst einmal in einem Zustand befinden, in dem meine ökonomischen Grundbedürfnisse zweifelsfrei gedeckt sind. Was in einer sozialistischen Planwirtschaft eben viel eher der Fall ist als in einer kapitalistischen Gesellschaft. In einer kapitalistischen Gesellschaft bin ich de facto der Knecht meines Bosses. Ich bin der Knecht meines Bosses und bin von seiner Gnade abhängig, ob meine physischen Grundbedürfnisse erfüllt werden können. Und jedes Sprechen von Freiheit ist ja eine Farce in einer solchen Gesellschaftsordnung. Die Sicherung der ökonomischen Grundbedürfnisse von Menschen ist die Grundvoraussetzung dafür, um überhaupt einmal von einer ernsthaften persönlichen Freiheit sprechen zu können. Auf jeden Fall. Neulich sagte mir wieder jemand, das war so eine Partygelegenheit, naja, Flo, aber in der Demokratie hat doch jeder eine Stimme. Dem habe ich auch nur gesagt, naja, also ich würde gern die Wette annehmen, dass Flo von DK oder meinetwegen Paddy oder Fabian genauso viel Einfluss auf die Entscheidungen der Bundesrepublik haben wie Monopolkonzern oder die Deutsche Bank oder so. Also das konnte er mir dann ehrlich gesagt nicht beweisen. Und er sagte, ja, das sei kompliziert. Das vielleicht auch nochmal nebenbei erwähnt, ja. Ja, ich glaube auch, das Wichtigste ist zu erwähnen, dass also inwieweit Kommunistinnen zu autoritären Maßnahmen greifen, ist ja schon auch, wie du gesagt hast, Fabian, vor allem abhängig von den Umständen, auch von der Härte des Klassenkampfes, ne? Also es wird vor allem von der Reaktion der Gegenseite, von der Konterrevolution abhängen, wie weit ja, man zu repressiven Maßnahmen greifen muss. Aber es sollte auf jeden Fall klar sein, dass es, wenn da nur notwendige, also ein notwendiges Übel sein muss und ja, immer auch irgendwie im Verhältnis sein muss. Und ich glaube aber schon, dass man auch sehen muss, dass auch in der Vergangenheit Fehler passiert sind. Ich glaube, das kann man nicht leugnen. Also, wir können jetzt, glaube ich, nicht irgendwie im Detail darauf eingehen, auf die einzelnen historischen Fälle oder Phasen. Aber ich denke schon, dass man auch da aus Fehlern lernen muss. Und ja, vor allem auch dieses, also die, wie soll ich sagen, die Grenze zwischen legitimer Kritik und wirklicher Konterrevolution. Ich glaube, dass da auch in der Vergangenheit vielleicht die Grenzen manchmal nicht klar gezogen wurden und dass man da sicherlich in der Zukunft dann ja genauer darauf Wert legen muss, diese zu finden. Aber das, was wir in vergangenen sozialistischen Gesellschaften vielleicht beobachtet haben, was da zu kritisieren ist, wird sich ja auch in der Form nicht eins zu eins wiederholen. Das ist ja auch immer albern, so zu tun, als hätten wir jetzt irgendwie nochmal exakt die gleiche Situation wie in den 20er Jahren und trotzdem ist es wichtig, was du sagst, natürlich. Und ich glaube auch schon, es gibt ja auch eine breite Debatte darüber, wie kann man Machtmissbrauch, Degeneration und so weiter oder ja, Demokratiedefizite, die auch im Sozialismus nicht nur wegen der Bedrohung von außen entstehen können, wie kann man dem begegnen? Ja, aber es wäre nochmal eine Debatte für sich. Ja. Ja, vielleicht noch abschließend dazu, wir haben auch schon eine Folge gemacht, also ich und Fabian. Ich glaube, die ist vom letzten Jahr, ich weiß nicht genau, aber da geht es genau auch um diese Frage, also Verhältnis zwischen Demokratie und Sozialismus, ein Widerspruch, kein Widerspruch. Ja, hört gerne nochmal rein, da gehen wir nochmal ausführlicher auf die Frage ein. Bevor ich die nächste Frage stelle, vielleicht eine Bemerkung doch noch. Es ist ja auch wirklich albern, wenn die bürgerlichen Demokratien so tun, als würden sie es so wahnsinnig genau nehmen mit bürgerlichen Freiheitsrechten. Also wenn wir über Repressionen reden oder Einschüchterungen, ich meine sogar das Thema Meinungsfreiheit, man kann sich ja mal die Palästina-Debatten und so weiter jetzt gerade mal angucken oder auch was an Gewalt läuft bei Demonstrationen. Also sobald es wirklich an die Grundsubstanz, an die Staatsräson geht, ist es damit auch nicht mehr so weit her. Und wie gesagt, Parteiverbote habe ich auch erwähnt, Kommunistische Partei Deutschlands wurde einfach verboten. Berufsverbote, habe auch eine Folge drüber gemacht, dass Kommunisten halt nicht mal Lokführer oder Briefträger werden durften. Ja. Wer weiß, wie der Streik sonst heute aussehen würde bei Lokführern. Wobei, das waren noch Beamte da. Also, das ist ja auch alles nicht ernst zu nehmen und Propaganda. Ja, oder Putschversuche, die es auch gab, ne? Ich meine, da muss man jetzt nicht bei Chile anfangen, 73 unter Allende. Was passiert, wenn ja, Sozialisten an die Macht kommen und zu welchen Mitteln dann die angeblich demokratischen Staaten dann greifen, wenn sie dann nicht zufrieden sind mit den Ergebnissen der Wahl? Genau. Ja, ich springe mal ein bisschen weiter. Ein weiteres Vorurteil oder Gegenargument, wie auch immer man das sehen möchte, was einem auch gar nicht mal so selten entgegenschlägt, ist so sinngemäß ein Satz wie, wir haben das jetzt mal zusammengefasst, der Kommunismus führt zur Armut und Elend und Planwirtschaft bedeutet Mangel. Das hat die Geschichte bewiesen. Viele Themen zusammengemixt, aber wir haben sie mal zusammengefasst. Fabian, was sagst du denn, wenn dir sowas gesagt wird, wenn du dich zum Beispiel als Kommunist zu verstehen gibst. Also ich glaube, das Wichtigste dabei ist wieder, was ich auch schon in der Frage um die Freiheit ein bisschen angeschnitten habe, dass dabei immer der rhetorische Trick angewandt wird, dass man sich nicht anschaut, wie sich eine sozialistische Gesellschaft seit der Revolution entwickelt hat, sondern man vergleicht eine beliebige sozialistische Gesellschaft mit den reichsten und erfolgreichsten imperialistischen Staaten der Welt. Das ist zum Beispiel ein häufiger Trick, wenn man sich Kuba anschaut. Dann vergleicht man das Wohlstands Niveau in Kuba mit dem Wohlstandsniveau in der Schweiz und stellt fest, offensichtlich führt Sozialismus zu Armut und Elend, statt dass man den viel naheliegenderen Vergleich macht, dass man einen kapitalistischen Nachbarstaat Kubas, der in der sehr ähnlichen Bedingungen gestartet wie Haiti anschaut. Und sofort würde man sehen, was unter den Bedingungen einer solchen Gesellschaft Kapitalismus bedeutet. Das Interessante ist ja, es gibt keine einzige sozialistische Gesellschaft, deren Wohlstandsniveau durch die Planwirtschaft nicht explodiert ist. Also wenn wir uns die Sowjetunion zum Anschauen, die Sowjetunion bzw. das Zarenreich vor 1917-22 war vor der Revolution eine halb mittelalterliche Gesellschaft. Das Zarenreich war eine Gesellschaft, in der 80-85% der Bevölkerung Analphabetin war. Eine Gesellschaft, in der die riesige Masse der Bevölkerung in einem halbfeudalen Zustand auf dem Land gelebt hat, mit primitivsten Methoden sich notdürftig auf Subsistenzwirtschaft erhalten hat. Eine Gesellschaft, in der 80-90% der Bevölkerung auf dem Land lebten. Die Sowjetunion hat innerhalb von wenigen Jahrzehnten die massivste und größte Industrialisierung, Urbanisierung und Transformation einer Gesellschaft in der gesamten Geschichte bewerkstelligt. Das Lebensniveau in der Sowjetunion war in den 60er, 70er Jahren schließlich so hoch, dass es in mancher Hinsicht vergleichbar war mit den erfolgreichsten imperialistischen Staaten, deren Industrialisierung 150 Jahre früher begonnen hat. Das heißt, die Sowjetunion hat innerhalb von 30, 40 Jahren ungefähr den Entwicklungssprung geschafft, für den das kapitalistische Westeuropa etwa 100 Jahre brauchte. Es gibt keine Gesellschaft, die durch ihre Umwandlung in eine Planwirtschaft nicht ihr Wohlstandsniveau hat explodieren lassen können. Das trifft nicht nur die Sowjetunion zu, das trifft auch auf die sowjetischen Satellitenstaaten wie beispielsweise die DDR zu. Auch die DDR hat schon Ende der 50er Jahre einen höheren Lebensstandard erreicht, als ihn das kapitalistische Deutsche Reich vor 1945 jemals hatte. Die DDR hat in den 60er, 70er Jahren zeitweise ein extrem ähnliches Lebensniveau erreicht wie die allererfolgreichsten imperialistischen Metropolen wie Westdeutschland und Großbritannien in vieler Hinsicht. Es ist so, dass die meisten sozialistischen Gesellschaften nach der Umwandlung in eine Planwirtschaft einen rapiden Entwicklungssprung erlebt haben, der das Tempo der kapitalistischen Entwicklung im 19. Jahrhundert bei weitem in den Schatten stellt, das aber dann tatsächlich ab einem bestimmten Punkt eine Abflachung dieses Wachstums auftritt. Also in der Sowjetunion und ihren Satellitenstaaten sehen wir so ab Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre ein Abflachen des Wachstums nach einer ungeheuren Explosion des Wohlstands. Aber es bleibt trotzdem dabei bestehen, es gibt keine sozialistische Gesellschaft, die dadurch, dass in der Planwirtschaft wurde, ihr Lebensstandard nicht hat explodieren lassen können. Erst in einem sehr hohen Niveau, wo man bereits eine vollentwickelte Industriegesellschaft war, ist es dann langsam dazu gekommen, dass dieses Wachstum aus verschiedenen Gründen abgeflacht ist. Dazu habe ich auch einen eigenen Beitrag über den Untergang der DDR gemacht, warum ich glaube, dass irgendwann das Wachstum zum Stillstand kam. Aber es bleibt dabei, keine Gesellschaft ist ärmer geworden, dadurch, dass sie eine Planwirtschaft war. Und es ist eben immer wieder dieser rhetorische Trick, dass man sich nicht anschaut, wie hat sich eine sozialistische Gesellschaft entwickelt, sondern man nimmt eine Gesellschaft, die auf einem halb mittelalterlichen Niveau gestartet hat und sagt dann, aber nach 30 Jahren sozialistischer Entwicklung war diese vom Ausgangsniveau her halb mittelalterliche Gesellschaft noch nicht auf dem Wohlstandsniveau der Schweiz, also bedeutet Sozialismus Armut und Verelendung. Und das ist natürlich Quatsch, wenn jetzt heute im Sudan eine sozialistische Revolution stattfinden würde und der Sudan hätte nach 30 Jahren das halb BIP pro Kopf der Schweiz, wäre das natürlich ein ungeheuer starkes Argument für den Sozialismus, statt dass es den Sozialismus diskreditieren würde, weil das Lebensniveau aber nach 30 Jahren immer noch nicht ganz so hoch wie in der Schweiz ist. Ja, genau. Und man kann sich ja auch auf sozialem Gebiet das mal angucken. Ich meine, man kann sich den Lebensstandard für die breite Masse der Bevölkerung, du hast Kuba eben schon erwähnt, auf Kuba mal anschauen. Also Revolution war 1959 und ich habe es jetzt nicht schwarz auf weiß vorliegen, aber kann ich alles nachreichen. Das ist unumstritten. Zum Beispiel sowas wie die Analphabetenquote 59 auf Kuba. 10 Jahre später nach der Revolution, unglaubliches Wachstum. Müttersterblichkeit, Kindersterblichkeit, Zugang zu Lebensmitteln, Zugang zu Wasser, kostenloses Gesundheitssystem, Bildung, Wohnraum für alle. So, das wurde da geschaffen innerhalb weniger Jahre, obwohl Kuba ein armes dritte Weltland ist. Natürlich nach der Konterrevolution 90 sah es schlechter aus, aber sogar da noch im Vergleich zu vergleichbaren Ländern, wie etwa Haiti, du hast es gerade erwähnt, ist Kuba bis heute noch herausragend. Aber nicht nur im Vergleich zu Haiti, sondern selbst im Vergleich zu den fucking USA ist einfach die Säuglingssterblichkeit auf Kuba geringer als in den USA. Das muss man sich mal vorstellen. Das muss man auch mal dazu sagen. Und dann jetzt vielleicht wieder so eine typische Situation. Ich habe auch mal mit jemandem gesprochen, der mir erzählt hatte, wie schwer die Wohnungssuche ist, ne? Also ich glaube, das war sogar in Berlin oder so, wie schwer die Wohnungssuche ist, dass er keine Wohnung findet, dass seine Freundin irgendwie keine Arbeit hat. Also das war sogar mehrere Wochen verteilt, und wie schlimm das mittlerweile in der S-Bahn wäre und wie viele Obdachlose man sehen würde und so weiter. Irgendwie. Die gleiche Person würde mir aber niemals zustimmen, wenn ich sagen würde, naja, die sozialistischen Gesellschaften waren schon, was das Lebensniveau angeht, für die meisten Leute, für die Arbeiterklasse, besser als das, was wir jetzt hier heute haben. So. Da merkt man aber auch, wie krass die ideologische Schere ist. Da würde er das sofort bestreiten und sagen, nein, Sozialismus und Planwirtschaft bedeutet immer nur Armut und Elend. Das heißt, man muss dem auch wirklich mal mit Fakten begegnen. Natürlich muss man korrekt bleiben und das, was Fabian angerissen hat, auch schon so darstellen, wie es ist. Ja, es gab einen Abfall des Lebensniveaus 70er, 80er, aber es fällt auch auf bei den Propagandadebatten, dass eigentlich immer sehr gern immer nur vom Ende der Sowjetunion und der DDR gesprochen wird. Also da werden die schlimmsten Jahre, die dann auch zum Zusammenbruch aus verschiedenen Gründen führten, unter anderem übrigens auch, weil wieder marktwirtschaftliche Elemente eingeführt wurden, also eigentlich ein Gegenargument, wird dann verglichen mit, weiß ich nicht, der BRD der 70er oder irgendwie so. Und das ist natürlich auch unlauter. Und man kann auch sagen, die Sowjetunion, als die Revolution war, war das ein Land des Pferdeflugs und 30 Jahre später wurde Mensch ins All geschossen und man hatte Atomraketen, also wissenschaftlichen großer Fortschritt. Das als nicht innovativ darzustellen, ist auch irgendwie relativ albern. Ja. Man muss ja vor allem auch bedenken, dass die realsozialistischen Staaten es nicht nur geschafft haben, das durchschnittliche Lebensniveau innerhalb von Jahrzehnten explodieren zu lassen. Was sie halt vollkommen eliminiert haben, ist existenzielles Elend. Und zwar nicht einmal nur die DDR, die der mit Abstand wohlhabendste realsozialistische Staat war. Selbst die ärmeren realsozialistischen Staaten, Jugoslawien, Bulgarien, Polen und so weiter, haben beispielsweise die Obdachlosigkeit vollständig beseitigt. Es war einfach in einem planwirtschaftlichen, einem sozialistischen Staat unmöglich, auf der Straße zu landen. Es war unmöglich, dass man seine medizinische Versorgung nicht bezahlen kann. Es war unmöglich, dass man auf Ausbildungskosten sitzen blieb, weil die Bildung für alle kostenlos war. Das heißt, diese Form von krassem Elend, von denen einer kapitalistischen Gesellschaft jeder bedroht ist, die BRD, eine der reichsten imperialistischen Gesellschaften, hat momentan 500.000 Wohnungslose. Diese Form existenzbedrohenden Elends waren einfach abgeschafft in allen Planwirtschaften, sogar in den ärmeren Planwirtschaften. Es war zwar so, dass ein durchschnittlicher polnischer Facharbeiter 1970 einen niedrigeren Lebensstandard als ein durchschnittlicher schweizerischer Facharbeiter 1970 gehabt haben musste, aber für den polnischen Facharbeiter war es, wenn er seinen Job verlieren sollte, einfach komplett unmöglich, in existenzbedrohendes Elend abzurutschen, weil Wohnung, alle Lebensnotwendigkeiten und ein Arbeitsplatz ihm staatlich garantiert waren, was auch durchgesetzt wurde. Du hast jetzt das Beispiel in Berlin erwähnt, dass Leute darüber klagen, wie dystopisch da die Zustände seien. Und ich meine, ich bin selbst vor knapp 1,5 Jahren nach Berlin gezogen. Und es ist wirklich ein komplett dystopischer Zustand, wenn man von Österreich, was jetzt noch ein bisschen weniger sozial verheert ist als Deutschland, nach Deutschland zurückzieht und dann gerade nach Berlin kommt. Die unfassbare Zahl der Obdachlosen, dass unter jeder S-Bahn-Brücke ein Zeltlager von Obdachlosen ist, dass man bei jeder S-Bahn-Fahrt 10-mal angebettelt wird von Leuten, die offenkundig auf der Straße leben, dass man überall auf öffentlichen Plätzen offenkundig komplett unversorgte, schwerst psychotische Obdachlose sieht, die man einfach zum Verrecken auf der Straße sitzen lässt. Das ist in einer Stadt wie Berlin, die bis 1990 zur Hälfte eine sozialistische Stadt war, ein unfassbarer zivilisatorischer Rückschritt innerhalb von 30 Jahren seit dem Ende der Planwirtschaft Ostdeutschlands. Also selbst in einer hochentwickelten imperialistischen Metropole wie Deutschland ist das Niveau existenziellen Elends auf einem so schockierenden Ausmaß, wie es es einfach in keiner Planwirtschaft jemals gegeben hat, weil man einfach beschlossen hat, dass die Ausmerzung existenziellen Elends eine politische Zielsetzung ist, was es für keinen kapitalistischen Staat ist. Ja, und vor allem darf man auch nicht vergessen, dass also historisch gesehen in den Ländern, wo der Sozialismus aufgebaut wurde, wo er nach einer erfolgreichen Revolution aufgebaut wurde, ob jetzt in der DDR oder Sowjetunion, Kuba, die Ausgangsbedingungen teilweise sehr, sehr beschissen waren, ne? Also vor allem in der Sowjetunion, ein Land, das ja, also nach der, also bei der, während der Revolution ökonomisch extrem rückständig war. Es gab auch schon, wie erwähnt vorhin von Fabian, einen brutalen Bürgerkrieg. Die Isolation, ne? Also es gab ja keine weiteren erfolgreichen Revolutionen im Ausland, die der jungen Sowjetunion hätten zu Hilfe kommen können wirtschaftlich. Embargos, Aggression von außen, Putschversuche. Und also trotz diesen wirklich beschissenen Ausgangsbedingungen waren ja trotzdem all diese Erfolge möglich. Und das zeigt ja, was wäre eigentlich möglich, wenn wir den Sozialismus aufbauen würden in einer hochentwickelten Ökonomie oder einem ja, Staat wie Deutschland, der heutigen BRD, die ja viel weiter ist von den Produktivkräften. Und vor allem ist es ja auch so, dass wir heute viel bessere technische Möglichkeiten haben, um vergangene Probleme, Missstände zu überwinden, ne, in Bezug auf die Planwirtschaft. Also was heute alles möglich ist, mithilfe von digitalen Technologien, ja, würde uns heute dabei helfen, ja, viele Probleme, die es damals gab, heute zu überwinden. Voll. Und ich meine, gerade Kuba ist halt ein so beeindruckendes Beispiel, weil Kuba nicht nur eine Gesellschaft ist, die von einem extrem niedrigen Ausgangsniveau aus gestartet ist mit der Revolution von 1959. Kuba ist ein Staat, der von der gesamten imperialistischen Welt seit Jahrzehnten versucht wird, ökonomisch zu erdrosseln. Kuba ist eine Gesellschaft, die durch das Blockade, das Sanktionsregime, besonders der USA, eigentlich ökonomisch stranguliert wird, besonders seit halt die Sowjetunion untergegangen ist, es damit seinen wichtigsten Handelspartner, politischen Hegemon verloren hat. Und trotzdem schafft es, diese von einem unterentwickelten Niveau ausgehende, vollkommen isolierte, von der gesamten kapitalistischen Umwelt halb erdrückte 10-Millionen-Insel einen höheren Lebensstandard als die allermeisten karibischen Staaten zu erreichen und in mancher Hinsicht die USA und Westeuropa zu übertreffen. Wenn wir uns anschauen, was dieses isolierte, winzige, anfangs extrem unterentwickelte 10-Millionen-Inselstaatstädtchen Kuba durch seine Planwirtschaft schafft, dann kann man sich schwer vorstellen, wie heute die Planwirtschaft eines sozialistischen 500-Millionen-Europa aussehen würde. Ja, volle Zustimmung. Ja, so kommen wir zum nächsten Argument, was man auch sehr oft hört in solchen Diskussionen, und zwar das beliebte Argument, dass der Kommunismus ja angeblich ein ineffizientes, bürokratisches Wirtschaftssystem sei und Innovationen und Kreativität und Fortschritt im Allgemeinen blockieren und verhindern würde. Was meint ihr dazu? Naja, muss man sich, das geht ja ein bisschen überein jetzt mit der Frage nach der Entwicklung des Wohlstandes. Da ist dann wieder die Frage, womit vergleicht man welche sozialistische Gesellschaft? Wenn wir wieder die Sowjetunion, ihre Satellitenstaaten annehmen. Das waren ja vor der Revolution extrem unterentwickelte, oft halb mittelalterliche, halb feudale Gesellschaften, die innerhalb von ein paar Jahrzehnten zu wissenschaftlichen Führungsnationen geworden sind. Die Sowjetunion war zwar auch in den 50er, 60er, 70er Jahren in den meisten Forschungsfeldern weiterhin ein Stück hinter den am höchsten entwickelten imperialistischen Gesellschaften. Sie war aber relativ knapp dahinter. Die Sowjetunion hat in den 50er, 60er, 70er Jahren eine Raumfahrtindustrie gehabt, eine Luftfahrtindustrie, eine Computerindustrie, eine Industrie, was den Bau von Werkzeugmaschinen angeht, die im technischen Niveau den höchst entwickelten imperialistischen Metropolen Westeuropas und Nordamerikas nicht weit hinterhergehinkt ist. Und das meiste davon war nicht einfach Kopie des Westens, weil man auch grundsätzlich zu wenige Handelskontakte dafür im Westen hatte, sondern Eigenentwicklung. Die Sowjetunion zum Beispiel ist eine Gesellschaft, die 1917, bevor beim Zahnreich noch zu 80 bis 90% als Analphabetin bestand, die aber in den 50er, 60er, 70er Jahren eine der höchsten Zahlen von Ingenieurinnen, von Naturwissenschaftlerinnen, von Technikerinnen der gesamten Welt hatte, die auch extrem effizient gearbeitet haben. Das heißt, eine Gesellschaft, in der noch 1917 fast niemand lesen und schreiben konnte, war plötzlich 50 Jahre später nach den USA und Westeuropa die technisch fortgeschrittenste und innovativste Gesellschaft der Welt. Es ist deswegen halt immer die Frage, womit man es vergleicht. Die technische Innovationskraft der Sowjetunion der 60er war um Dimensionen höher, als es die des Zarenreiches gewesen war. Und sie war nur geringfügig niedriger als die der allerhöchst entwickelten imperialistischen Gesellschaften, die für ihre wissenschaftlich-technische Entwicklung 150 Jahre mehr Zeit gehabt haben. Das darf man ja nicht vergessen. Die Industrialisierung in Großbritannien, in den Benelux-Staaten, in Westdeutschland hat begonnen an der Wende vom späten 18. zum frühen 19. Jahrhundert. Eine Industrialisierung, die irgendwie der Rede wert war, hat in Russland erst zaghaft an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert begonnen und hat wirklich Fahrt aufgenommen erst durch das Industrialisierungsprogramm der Sowjetunion in den 20er, 30er, 40er Jahren. Das heißt, die westlichen imperialistischen Gesellschaften hatten 100 bis 150 Jahre Entwicklungsvorsprung, was ihre Industrialisierung und Technisierung angeht. Und trotzdem hat die Sowjetunion mit 100 bis 150 Jahren Rückstand es im 20. Jahrhundert innerhalb von ein paar Jahrzehnten geschafft, diesen Vorsprung fast vollständig aufzuholen. Das ist für mich eher ein extrem starkes Argument für die Planwirtschaft als dagegen. Ich würde stark davon ausgehen, dass wenn Russland kapitalistisch geblieben wäre, wenn das Zahnreich sich erhalten hätte, dann wäre der technische Entwicklungsstand der Sowjetunion und ihrer Satellitenstaaten, des Russlands und seiner Satellitenstaaten in den 50er, 60er Jahren wahrscheinlich um ein halbes Jahrhundert niedriger gewesen und mit Sicherheit nicht höher. Und ich glaube, man konnte auch ganz gut empirisch nachweisen, wie im kapitalistischen Russland der 90er und auch Nuller Jahre noch tatsächlich auch auf diesem technischen Gebiet ein totaler Zerfall begann. Hat natürlich auch noch andere Gründe, aber vielleicht auch noch mal was über den Kapitalismus zu sagen und dessen angebliche Effizienz. Also in der Folge, die es jüngst gab mit unserem Genossen Harro und Dunkhase, Plädoyer für Planwirtschaft, wurde auch noch mal eingangs, glaube ich, darauf hingewiesen, dass zum Beispiel im Bereich der Medizinforschung im Kapitalismus, das kann man sich ja vorstellen, also Medizinforschung im Kapitalismus, also zum Beispiel Medikamente oder auch ja möglicherweise andere Sachen in dem Bereich Grundlagenforschung und so weiter, da geht es ja nicht darum, möglichst viele Menschen von Krankheiten zu heilen oder den Gesundheitszustand der ganzen Menschheit irgendwie zu verbessern, sondern es geht um Profit von Pharmakonzernen. Das heißt, dass Patente, die ein bestimmtes anderes Medikament, was aber ja viel Profit einbringt, auf den Markt geworfen werden, also dass die teilweise blockiert werden oder dass die Grundlagenforschung dadurch blockiert wird, dass die verschiedenen Konzerne sich nicht in die Karten schauen lassen wollen. Eine Wirtschaft, die kooperativ gestaltet wäre, die auf den wahren Nutzen, auf den Gebrauchswert orientiert wird, würde sowas nicht machen. Also das ist ein Beispiel dafür, wie Innovation im Kapitalismus blockiert wird, zum Beispiel. Oder ich glaube, war es Laura Mischede, glaube ich, die mal in einer anderen Planwirtschaftsfolge uns, glaube ich. Das berühmte Superfestglas. Ja gut, das wollte ich jetzt gerade gar nicht erzählen, aber das kannst du auch noch. Das kannst du auch noch erzählen. Ich meine, ihr könnt mich korrigieren, dass es in den USA General Motors war oder irgendein Autokonzern, kann auch ein anderer gewesen sein, der in Teilen der USA das Schienennetz aufgekauft und zerstört hat, damit Autos verkauft werden. Also ökologisch völliger Wahnsinn, auch für den Geldbeutel der Leute völliger Wahnsinn. Ob das jetzt eine sinnvolle, innovative Wirtschaft ist, also das frage ich da auch mal stark zu bezweifeln. Denn man könnte endlos solche Beispiele bringen, wie das Konkurrenz- und Profitsystem dazu führt, dass Innovation blockiert wird. Ich möchte nicht sagen, dass Kapitalismus nicht auch eine historische Phase hatte, die Produktivität hervorgebracht hat. Das ist auf jeden Fall so gewesen. Das ist auch die Grundlage für späteren Sozialismus. Aber das irgendwie jetzt heute noch zu behaupten, im Vergleich der Sozialismus könnte das nicht und der Kapitalismus wäre so effizient, das ist ja wirklich nicht haltbar, das ist ja Quatsch. Also das ist generell ein wichtiger Punkt, dass man nicht nur anschaut im absoluten Vergleich, wie schnell oder langsam haben sich bestimmte technische Sparten in kapitalistischen und sozialistischen Gesellschaften entwickelt, sondern dass man sich auch fragt, was der Begriff der Innovation eigentlich bedeutet. Das Ding ist ja, selbst in den am höchsten entwickelten imperialistischen Gesellschaften, die besten technischen Voraussetzungen haben, werden nur diejenigen Innovationen ausgebaut, aus denen sich kurzfristig Profit schlagen lässt. Es ist ja gar nicht die Zielsetzung einer kapitalistischen Gesellschaft, technisch innovativ in den Bereichen zu sein, die zwar gesellschaftlich nützlich wären, die aber nicht profitabel sind. Und ein sehr schönes Beispiel dafür ist eben beispielsweise die Medizintechnik, dass man beispielsweise einfach keinen Anreiz hat, dass man Heilungsformen für sehr seltene Krankheiten entwickelt, weil das nicht profitabel ist. Es ist nicht profitabel, dass man Medikamente entwickelt für Krankheiten, von denen nur 1000 Menschen betroffen sind. Oder dass man beispielsweise keinen großen ökonomischen Anreiz hat, dass man Krebstherapien entwickelt, die zu einer möglichst schnellen Heilung führt. Weil wenn man es schaffen würde, zum eine Krebstherapie zu entwickeln, die innerhalb von 3 Wochen zu vollständiger Heilung führt, dann wäre das ökonomisch eher schlecht, weil man den Leuten danach nichts mehr verkaufen kann. Das heißt, es ist nicht so, dass dadurch, dass ein hohes technisches Niveau gegeben ist, den gesellschaftlich nützlicher Fortschritt automatisch zustande kommt. In einer kapitalistischen Gesellschaft werden nur diejenigen Innovationen weiter verfolgt und ausgebaut, aus denen man kurzfristig Profit schlagen kann, nicht diejenigen, die gesellschaftlich nützlich sind. Und deswegen ist halt das, was in kapitalistischen Gesellschaften technisch weiterentwickelt wird, einerseits das, wofür es kurzfristig eine hohe kaufkräftige Nachfrage gibt, unabhängig davon, ob es gesellschaftlich nützlich ist oder nicht. Andererseits einerseits, was Staatsaufträge angeht, die Rüstungsindustrie. Also der allergrößte Posten des technischen Fortschritts in modernen bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaften ist ja einfach die Entwicklung immer effizienterer Tötungsinstrumente durch den Staat einerseits, andererseits durch Unternehmen in privater Forschung von Dingen, die man kurzfristig profitabel vermarkten kann, unabhängig davon, ob sie gesellschaftlichen Fortschritt bringen. Während in sozialistischen Gesellschaften halt diejenigen Dinge gefördert werden, Innovationen in dem Bereich ausgebaut werden, die man politisch beschließt, am gesellschaftlich erstrebenswertesten zu finden, unabhängig von ihrer Profitabilität. Da fällt mir übrigens gerade noch ein zum Thema Sozialismus und Innovation, dass Kuba auch weltweit führend ist bei der Forschung von Medikamenten und Impfstoffen. Zum Beispiel hat Kuba in den letzten Jahren sehr große Erfolge erzielt bei der Bekämpfung von Lungenkrebs mit sehr neuartigen Medikamenten. Also ja, so viel zum Thema Sozialismus kann nicht innovativ sein. Genau, aber sag doch mal Superfestglas. Ja, das Superfestglas, was wir auch schon so oft erwähnt haben, aber man kann es nicht oft genug erwähnen. Das war eine Erfindung in der DDR, also ein Glas, was sehr haltbar ist, was auch sehr, sehr langlebig war. Das wurde oft als Bierglas benutzt und nach der Zerschlagung der DDR wurde aber das Patent für das Superfestglas gar nicht mehr weitergeführt, weil es einfach nicht profitabel war, weil ja langlebige Gläser halt einfach nicht gewinnbringend genug sind im Kapitalismus, aber das fällt auch noch. Ja, man muss dazu sagen, es hat ein Glaskonzern, ein ausländischer, aufgekauft, der das Patent aber im Schrank verschwinden lassen hat, weil ein Konzern, der Gläser verkaufen will, will natürlich keine haltbaren Gläser verkaufen, ne? Mhm. Und will auch nicht, dass jemand anders das macht. Genau. Ja, also heute, wo wir alle von Nachhaltigkeit reden, wäre schon sinnvoll, ne? Also nicht irgendwie so viel Verschwendung an Ressourcen und Arbeitskraft in die Produktion von Geschirr zu stecken. Ja, genau. Und noch vielleicht ein Punkt allgemein zum Thema Innovation im Kapitalismus. Es gibt ein sehr gutes Buch. Das ist von einer Ökonomin namens Mariana Mazzucato, heißt sie, glaube ich. Das heißt Das Kapital des Staates, eine andere Geschichte von Innovation und Wachstum. Und das ist sehr spannend, weil da geht es darum, es geht da um diesen Mythos von Innovation im Kapitalismus und sie greift sehr viele Beispiele auf, wo sie eigentlich erklärt, dass auch viele Innovationen, die so gepriesen werden als Resultat des Kapitalismus, also vor allem auch moderne Innovationen im Bereich von Smartphones oder das Internet, also selbst im Kapitalismus in vielen Fällen zurückgehen auf staatliche Grundlagenforschung. Und dass quasi Konzerne diese Ergebnisse der Grundlagenforschung aufgegriffen haben, um daraus Profit zu machen, aber dass auch sehr vieles, also auch sehr viel von diesen technischen Innovationen oder Produkten zurückgeht auf staatliche Grundlagenforschung eigentlich. Also auf Planung, wenn auch im Kapitalismus und nicht auf die Konkurrenz auf einem Markt, dann dementsprechend. Genau. Ja. Okay. Wir haben jetzt auch die DDR erwähnt und wir kommen jetzt auch nochmal zu ihr. Vielleicht können wir den Punkt auch ein bisschen kürzer machen, das weiß ich nicht, müssen wir schauen irgendwie. Ich habe das nur aufgegriffen, was jetzt kommt, weil auch das natürlich, jedenfalls in Deutschland, kommt eher von Älteren meistens, nicht fehlen darf bei den antikommunistischen Gegenargumenten. Da habe ich mal ein Zitat aufgegriffen. Ich war in den 80er Jahren in der DDR. Die Straßen waren kaputt, die Fassaden schwarz, zu kaufen gab es auch nichts. Der Kommunismus ist gescheitert und deswegen ist es Blödsinn, für ihn einzutreten. Okay, wir haben ein paar Sachen schon gesagt, aber vielleicht mögt ihr noch ein paar Sätze dazu sagen. Fabian, hast du sowas schon mal gehört? Sehr oft. Also zunächst einmal würde ich natürlich sagen, die DDR auch in ihrer Krisenphase, auch in ihrer Endphase der 80er Jahre, war eine Gesellschaft, in der trotzdem der Lebensstandard in vieler Hinsicht höher war als in heutigen imperialistischen Metropolen, eben in der Hinsicht insbesondere, dass existenzielles Elend unmöglich war. Die Fassaden mögen schwarz gewesen sein, die Straßen mögen schadhaft gewesen sein, aber es gab keine Obdachlosigkeit und keine Möglichkeit, in die Obdachlosigkeit abzurutschen. Ich würde lieber in einer Stadt leben, der die Fassaden schmutzig sind, es aber keine Möglichkeit gibt, dass ich jemals auf der Straße lande, als in einer Stadt, in der die Fassaden sauber saniert sind, aber die Wahrscheinlichkeit nicht zu vernachlässigen ist, dass ich einmal in der Gosse landen kann. Das andere ist aber, dass selbst dieser Krisenzustand, in dem die DDR und die anderen realsozialistischen Staaten in den späten 80er Jahren geraten sind, eben nur ein Teil ihrer Entwicklung war, der Endpunkt ihrer Entwicklung und dieser Entwicklung auch nicht unvermeidlich war. Ich will mich an dieser Stelle jetzt nur kurz fassen. Ich habe, wie erwähnt, auch schon ein eigenes, längeres Video zum Untergang der DDR gemacht, zu den Gründen, warum ich glaube, dass die realsozialistischen Staaten untergegangen sind. Ich glaube, dass es in erster Linie daran lag, dass die RGW-Staaten ihr ökonomisches Potenzial nicht ausgeschöpft haben, dass sie nicht vernünftig ökonomisch zusammengearbeitet haben, dass man nicht versucht hat, das riesige ökonomische Potenzial der Warschauer Paktstaaten, der RGW-Staaten zu bündeln, einer wirklichen gemeinsamen Planwirtschaft, sondern man das mehr oder weniger aufgeteilt hat in ein Dutzend halb ökonomisch souveräner Nationalstaaten, die alle für sich selbst ihre eigene Kleinplanwirtschaft betreiben und dabei natürlich vor der Herausforderung waren, mit sehr begrenzten Ressourcen quasi autark Forschung treiben zu müssen. Also die DDR zum Beispiel hat in den 70er, 80er Jahren ihre vollständig eigene Computerindustrie aufbauen müssen, ein 16-Millionen-Staat, weil es einfach kein gemeinsames, koordiniertes Computerforschungsprogramm aller RGW-Staaten gab. Die DDR ist beeindruckend weit gekommen mit ihrem Computerprogramm, aber natürlich konnte ein auf sich gestellter 16-Millionen-Staat nicht dasselbe Entwicklungstempo haben wie die gesamte kapitalistische Welt außerhalb. Ich glaube, dass der Verfall des RGW, der Verfall der realsozialistischen Staaten, überhaupt nicht notwendig gewesen wäre, wenn es eine engere Kooperation, wenn es eine wirkliche internationale Planwirtschaft all dieser Staaten gegeben hätte, die ihr ökonomisches Potenzial maximal ausschöpft. Aber selbst in dieser Krisenverfassung, durch die Fehlkonstruktion des RGW ausgelösten Krisenverfassung, war immer noch in vieler Hinsicht das Lebensniveau in diesen realsozialistischen Staaten besser als heute in den meisten kapitalistischen Staaten. Aber wie gesagt, ich glaube halt nicht, dass diese Krisen- von Verfallsfahrperiode, in die der Realsozialismus in den 80er Jahren geraten ist, unvermeidlich war. Das war das Resultat sehr bestimmter historischer Voraussetzungen. Genau, natürlich gab es auch, ich meine, wo man schon so anekdotisch jetzt von den schwarzen Fassaden gesprochen hat und den beschädigten Straßen. Natürlich gab es auch sowas wie Wirtschaftsembargos gegen die DDR. Übrigens bei den Fassadenfarben sogar ganz direkt, las ich mal. Also, dass bestimmte Farben nicht exportiert wurden. Das ist jetzt aber nicht der Hauptgrund. Also, es gab natürlich dann irgendwann Devisenknappheit und einfach eine Schwierigkeit, teureres Baumaterial zu beschaffen und sowas wie historische Altstädte zu sanieren, und ein Staat mit so geringen ökonomischen Gründen, Ressourcen, muss sich dann überlegen, ne, wie kann er den Sozialstaat erhalten oder restauriert man alte Museen? Also es war eine ökonomische Krise, die viele Gründe hat. Du hast gerade ein paar Gründe genannt. Man kann sicher auch darüber nachdenken, irgendwie, warum muss ein sozialistischer Staat eigentlich sowas wie eine eigene PKW-Produktion machen? Also Trabis wurden ja produziert, und es stimmt tatsächlich, dass man da sehr lange drauf warten musste, teilweise irgendwie 10 Jahre, und dann war das Auto auch eher recht als schlecht, eher schlecht als recht, sage ich mal. Ein sozialistischer Staat wie die DDR war natürlich ständig dem Lebensstandardvergleich mit der BRD ausgeliefert. Also die Leute haben in der Fernsehwerbung gesehen, was die Westler alles haben, vermeintlich, alle hatten das ja gar nicht, aber in der Arbeiterklasse sah es ja nicht so aus. Und insofern war die DDR auch propagandistisch immer so ein bisschen unter Zugzwang gesetzt. Man könnte natürlich im Sozialismus viel eher darüber nachdenken. Ja, macht es nicht viel eher Sinn, hier ein breit ausgebautes ÖPNV-Netz, was es ja auch gab, aber vielleicht noch breiter zu machen, anstatt hier eine Million Fehlinvestitionen in irgendwelche Trabis zu machen. Oder so. Aber das sind jetzt so Detailfragen, in die man sich verlieren kann. Und auch die internationale ökonomische Lage für die Sowjetunion war einfach schwierig. Es hat auch verschiedene Gründe, Ölpreis unter anderem, und das ist immer so durchgeschlagen auf die DDR. Und trotzdem finde ich es wichtig zu betonen, das Wettrüsten war, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Ja, klar. Trotz dieser ganzen Punkte ist es wichtig, das zu betonen, was Fabian eingangs gesagt hat, nämlich bis zum Schluss war Obdachlosigkeit ausgeschlossen, war für soziale Grundbedürfnisse gesorgt, und das ist ja etwas, was dann teilweise wenige Jahre später nach der Konterrevolution schon vorbei war, also Massenarbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit, Frauen, die sich wieder prostituieren müssen, weil sie keinen anderen Job haben, gab es ja auch alles nicht, also das muss man ja alles im Kontext sehen, ja. Ja, vor allem auch die Frage, ob der Begriff des Scheiterns da nicht ein bisschen da ein bisschen irgendwie zu unterkomplex ist, ne? Also ich meine, es steht außer Frage, dass letzten Endes, also vor allem in der Endphase vieler realsozialistischer Staaten, es viele Probleme, viele Missstände gab, und ja, es stimmt, die Systeme existieren heute nicht mehr, und da muss man natürlich schauen, was ist schiefgegangen, was waren die Fehler. Aber die Geschichte ging teilweise über 60, 70 Jahre und wir haben es ja gerade schon erwähnt, es war auch eine Geschichte von vielen Erfolgen und vielen Errungenschaften, an die man heute auch anknüpfen kann. Und deswegen da nur von Scheitern zu reden, wird, glaube ich, der ganzen komplexen Geschichte gar nicht gerecht. Und ich glaube, man muss auch so ein bisschen, vor allem aus der heutigen Sicht, glaube ich, ein bisschen nachsichtiger sein oder vielleicht ein bisschen mehr Demut auch herangehen, wenn wir da jetzt als Kommunistinnen in der heutigen Zeit die Kommunistinnen im 20. Jahrhundert kritisieren. Man muss sich halt auch klar machen, dass das Pionierarbeit geleistet wurde. Das waren Versuche, das erste Mal in der Menschheitsgeschichte wirklich den Sozialismus real aufzubauen. Und da sind Probleme entstanden oder Fehler gemacht worden, die vorher vielleicht gar nicht absehbar waren, unter den denkbar schwierigsten Bedingungen. Und ich denke, es ist unsere Aufgabe heute, natürlich daraus zu lernen, es besser zu machen. Aber wie auch schon angeschnitten, wir haben heute viel, viel bessere Bedingungen, um ja aus diesen Fehlern zu lernen und halt einen besseren Sozialismus aufzubauen. Ja, und ich glaube, es war Georg Philbert, der das mal gesagt hat. Kann man jetzt wirklich sagen, der Sozialismus ist gescheitert? Also man würde ja auch an dem Grab eines 80-Jährigen nicht sagen, der die letzten 10 Jahre seines Lebens irgendwie krank war und dann gestorben ist, aber sonst eigentlich über weite Strecken seines Lebens ja, ein erfülltes und schönes Leben hatte. Sein Leben ist gescheitert, sondern man würde das ja in der Gänze betrachten und ja, vielleicht darüber sich unterhalten, was denn gut und was schlecht lief, aber das schon würdigen und gucken, was man da für sich mitnimmt. Ja, klar, solche Vergleiche hinken immer so ein bisschen, aber ich finde das Bild gar nicht so schlecht. Ja, genau. So viel vielleicht dazu. Ja, ein weiteres Argument, das haben wir auch schon mal in der Folge aufgegriffen, Thema menschliche Natur und Kommunismus. Gibt es eine ganze Folge zu mit Fabian? Wer ist die nochmal? Genau. Ist der Mensch zu schlecht für den Sozialismus? Ich glaube, ist der Mensch gut genug für den Sozialismus? Genau. Oh, Und das kam jetzt nochmal wieder. genau, da gehen wir nochmal genauer drauf ein. Aber ja, das ist auch ein Argument, was sehr oft kommt. Also der Kommunismus sei ja eine schöne Idee, aber in der Praxis gar nicht umsetzbar, weil er ja angeblich gegen die Natur des Menschen gehen würde oder widersprechen würde. Ne? Also der Mensch sei ja egoistisch, gierig und so weiter und deswegen sei der Kommunismus ja gar nicht umsetzbar. Fabian, was würdest du darauf entgegnen, wenn du das hören würdest? Da würde ich auch versuchen, mich kurz zu fassen, weil, wie gesagt, da haben wir schon eine eigene Folge aufgenommen, würde auch wahrscheinlich auf meinem YouTube-Kanal bald nochmal was dazu machen. Aber das wichtigste Argument scheint mir darin zu liegen, dass die Fragestellung davon auszugehen scheint, Sozialismus bedeutet Aufopferung und deswegen braucht man besonders edelmütige Menschen für den Sozialismus, aber das Gegenteil ist ja der Fall. Menschen werden ja Sozialistinnen, Menschen sind für den Sozialismus zu agitieren, weil der Sozialismus ihr Leben verbessert. Das heißt, woran man appelliert als Marxistin, als Sozialistin, ist das rationale Eigeninteresse von Menschen und nicht die edelmütige Opferbereitschaft. Eine Opferbereitschaft, die revolutionäre Kader zwar haben müssen, aber nicht die Masse der Unterstützerinnen des Sozialismus. Menschen werden massenhaft Sozialistinnen, wenn man sie davon überzeugen kann, dass ihr Leben im Sozialismus besser wird. Und dafür muss man nicht edelmütig sein, wenn man den Menschen darlegt, in einer sozialistischen Planwirtschaft musst du weniger arbeiten, hast trotzdem ein besseres Leben, bist geschützt vor den Fairnessen des Lebens, kannst nicht in existenzielles Elend abrutschen und deswegen solltest du Sozialistin sein. Dann appelliert man damit ja an die Eigeninteressen der Menschen, nicht an ihren Edelsinn und ihre Opferbereitschaft. Sozialismus bedeutet einfach ein besseres Leben für 95% der Menschen. Ja, das ist auch meistens meine Reaktion. Also selbst wenn man davon ausgehen würde, dass die Menschen von Grund auf egoistisch sind, oder nur auf ihr eigenes Interesse aus sind, selbst dann würde das Argument ja gar nicht ziehen, weil wir genau davon ausgehen, dass das Leben ja besser wäre für einen Großteil der Menschen im Sozialismus. Aber was ich halt noch anmerken würde, das ist für mich das zentrale Argument. Man muss nicht opferbereit sein, um Sozialistin zu sein, weil der Sozialismus ein besseres Leben bedeutet. Aber es ist ja absolut nicht so, dass Menschen Bestien sind, die eine autoritäre, eine brutale Staatsmacht, eine kapitalistische Ordnung brauchen, um sich gegenseitig nicht an die Gurgel zu gehen. Es ist ja, wenn man sich das Verhalten von Menschen ansieht, viel eher der Normalfall, dass Menschen sozial und empathisch sind, wenn sie nicht unter sozialen Bedingungen leben, unter denen antisoziales Verhalten honoriert wird, wie es in einer Klassengesellschaft der Fall ist. In einer bürgerlich-kapitalistischen Klassengesellschaft bekomme ich eingebläut, dass jedermann Konkurrent ist, dass jedermann Konkurrent um Arbeitsplätze ist, um begrenzte Sozialleistungen, dass ich in einem sozialdarwinistischen Dschungel lebe, in dem ich andere niedertreten muss, um selbst aufsteigen zu können. Menschen verhalten sich antisozial in allererster Linie dann, wenn sie unter gesellschaftlichen Bedingungen leben, unter denen ihnen suggeriert wird, dass sie dadurch ihre eigene Position verbessern können. Fast alle Menschen finden es sehr viel angenehmer, in einer solidarischen, in einer empathischen Umgebung zu leben, in der der andere nicht sein Konkurrent ist. Fast niemand würde es enttäuschend finden, wenn er in einer nicht mehr kompetitiven, egalitären Gesellschaft lebt, wo sein Nächster nicht mehr sein Konkurrent ist, wie es in einer Klassengesellschaft der Fall ist. Die kapitalistische Klassengesellschaft schafft überhaupt erst das hochstilisierte Monstermensch, das man dann glaubt, durch eine bürgerliche Staatsgewalt niederhalten zu müssen. Ja, und also ich glaube, Engels hat mal gesagt, der Mensch ist, glaube ich, das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse. Also ob Menschen gut oder schlecht sind, das hängt auch wirklich von den Bedingungen ab, in denen sie aufwachsen, sozialisiert werden. Und sei man überhaupt von sowas wie anthropologischen Konstanten, also menschlichen, den Menschen innewohnenden Konstanten reden kann, dann ist eigentlich zu beobachten, da gibt es auch einige Beispiele für, die ganz interessant sind, aus Katastrophensituationen, auch jüngere Geschichte, dass Menschen vielleicht dann, wenn ihre existenzielle, ihr Leben wirklich existenziell bedroht ist oder dass ihre Liebsten und die Bedingungen wirklich sehr, sehr schlecht sind, dann neigen sie vielleicht auch zu egoistischen Verhalten. Aber sogar dann gibt es sehr viele Beispiele für Ausnahmen. Ich glaube, beim Hurricane Katrina war das so in den USA. Das ist Beispiele, genau, New Orleans, wo es Beispiele dafür gab, dass Menschen in Katastrophensituationen trotzdem noch teilen, Ressourcen teilen, anderen helfen. Es gibt viele Beispiele dafür, dass Menschen, die nichts davon haben, sich trotzdem um Schwächere kümmern. Also ich glaube, man muss eigentlich aufpassen. Es gibt ja, diese Ideologie ist ja sehr weit verbreitet. Es geht ein bisschen zu irgendwelchen Dating-Coaches, die so tun, als irgendwie, ja, wenn nur der Stärkste oder der Kompetenteste, der seine Konkurrenten niederboxt, irgendwie würde irgendwie dort gewinnen. Oder es stimmt natürlich, die Gesellschaft ist darauf ausgelegt und diese Ideologie zeigt auch ein Stück weit eine Wirkung, aber dass das jetzt etwas dem Menschen innewohnt wäre, ist auch eigentlich nicht belegbar. Es gab ja auch immer diese Theorie von Homo economicus, also dass irgendwie Menschen immer nur das machen, was sich unmittelbar wirtschaftlich für ihn lohnt und ja, der Kapitalismus eigentlich etwas ist, was dem Menschen in Anführungsstrichen ja, sehr nahe liegt als Gesellschaftsform. Das ist eigentlich empirisch komplett widerlegt, wenn überhaupt, also wie gesagt, der Mensch ist da weder schlecht noch gut, wenn man überhaupt von sowas sprechen kann wie einer Tendenz, dann gibt es viele Hinweise darauf, übrigens auch schon bei kleinen Kindern, dass wenn die Bedingungen gut sind, ab einem gewissen Entwicklungsstadium, dass eher gelernt wird, dass Kooperation was Angenehmes ist und ja, sich nicht gegenseitig das irgendwie Auge aushacken, sondern ja, kooperieren und gemeinsam zu einem Ziel kommen. Also es ist schlichtweg nicht haltbar und eine starke Ideologie, die leicht zu widerlegen ist. Und es ist ja so, dass dieses Bild von der Bestie Mensch, dieses negative Menschenbild eines ist, das Klassengesellschaften zur Legitimierung ihrer Herrschaft brauchen. Für die Notwendigkeit, dauerhaft einen autoritären Staatsapparat mit Polizei, mit Knästen, mit Gerichtshöfen aufrechtzuerhalten, muss man ja darlegen, dass die Menschen ihrer Natur nach eigentlich Bestien seien und man deswegen einen harten Staatsapparat braucht, um sie unter Kontrolle zu halten. Man will damit verschleiern, dass die Hauptaufgabe des Staatsapparates in einer Klassengesellschaft tatsächlich darin besteht, die herrschenden Besitzverhältnisse zu verteidigen und versucht stattdessen zu suggerieren, die Aufgabe des Staates sei es, die überall hervorsprießenden menschlichen Monster und Ungeheuer unter Kontrolle zu halten. Eine ganz zentrale ideologische Rolle spielen dafür so typische Krimiserienformate, in denen man typischerweise besonders in diesen ganzen True-Crime-Serien oder auch fiktionalen Krimiserien irgendwelche Serienmörder sieht, die irrational irgendwelche Passanten überfallen und umbringen. Und um diese Monster in Schach zu halten, brauchen wir unsere Polizei, brauchen wir unseren Staatsapparat. Man versucht es so darzustellen, als sei der bürgerliche Staatsapparat nicht ein Instrument zur Sicherung einer Klassenherrschaft, sondern ein Instrument, die Gesellschaft vor den Monstern zu schützen, die die Menschheit ihrer Natur nach eben immer wieder hervorbringt. Und es ist ja selbst in einer extrem inegalitären Klassengesellschaft so, dass 99,9% aller Menschen keine Gewalttäter, keine Mörder werden. Und in den Fällen, wo das der Fall ist, die das Produkt der Gesellschaft sind, in der sie leben. Das heißt, die autoritäre Klassengesellschaft, die autoritäre kapitalistische Gesellschaft schafft überhaupt erst die Monster vor, für deren Schutz sie dann versucht, sich selbst das Schutzschild zu präsentieren. Und übrigens gibt es auch eine sehr spannende Arte-Doku über die Frage, also wiefern Krieg und Gewalt irgendwie Teil der menschlichen Natur sein. Und das war sehr interessant, weil da viele Belege aufgegriffen wurden, dass zum Beispiel also die ersten wirklichen Kriege eigentlich erst mit der Entstehung der ersten Klassengesellschaften aufgekommen sind. Und natürlich ist es nicht so, dass irgendwie im Urkommunismus oder in der Urgesellschaft jetzt die Menschen alle nur harmonisch zusammengelebt haben und es irgendwie gar keine Gewalt gab, aber es gibt zumindest keine Hinweise darauf, dass es eine systematische Anwendung von Gewalt gab, um zum Beispiel andere Stämme oder andere Gesellschaften auszubeuten oder auszurauben. Und das fand ich auch sehr interessant. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Und Fabian hat ja eben schon über dieses Bild vom Psychopathen, der alle umbringt und deswegen braucht es Polizei und kapitalistischen Staat und Gerichte und Knäste und so weiter. Aber man muss auch wirklich sagen, das ist auch wieder nicht haltbar. Also Menschen, die wirklich so eine Psychopathologie entwickeln, das ist unglaublich selten. Und es gibt auch viele Ideologien in diesem ganzen neuropsychologischen Bereich. Könnte man eigentlich auch mal eine eigene Folge zu machen, was da eigentlich an Ideologien verbreitet werden, dass Menschen wegen irgendwelcher Hirndefekte oder fehlgeleiteter neuronaler Prozesse angeblich sonderlich egoistisch werden. Also das ist dann, wenn überhaupt, wirklich eine absolute Anomalie und nichts, was irgendwie systematisch auftaucht und was man jetzt irgendwie einhegen muss. Ich glaube, im Feudalismus hieß es immer, wenn wir die Sklavenhaltergesellschaft oder die Lehns, also die, wie heißt das, die Landarbeiter, die verpflichtet wurden, auf die Leibeigenen, genau, das war das Wort, die Leibeigenen, wenn wir die nicht zwingen zu arbeiten, dann gibt es keine Ernten mehr. Das war die Ideologie der Herrschenden. Also es braucht diese Gewalt durch die Herrscher an den Leibeigenen, die Pflicht zur Arbeit, weil sonst die Ernten ausfallen. Und es ist zwar nicht alles perfekt hier, aber es gibt keine Alternative, wie man es auch so oft hier hört. Und so weit entfernt ist das gar nicht von heutigen Herrschaftsideologien. Das mal nebenbei. Ja, und vor allem vergessen auch ganz viele Menschen, dass der Kapitalismus als Wirtschafts- und Gesellschaftssystem relativ jung ist, ne? Also man könnte sagen, also ich glaube jetzt, wenn man jetzt zurück in die Geschichte, ist der Kapitalismus in vielen Ländern vielleicht so maximal 300, 350 Jahre alt. Und auch da ist es absurd zu behaupten, dass der Kapitalismus irgendwie ja ein natürliches Wirtschaftssystem sei, was am meisten der menschlichen Natur entsprechen würde. Das ist auch da, also auch da nicht haltbar. Okay, wir kommen schon sozusagen zu der Abschlussfrage. Vielleicht habe ich am Ende noch eine, mal gucken. Aber die letzte, die so aus der Community kam, und zwar, Fabian, was mir mal gesagt wurde, war, oder schon häufiger so oder so ähnlich gesagt wurde, war, der Kommunismus hat hunderte von Millionen Toten zu verantworten. Sich heute noch auf ihn zu beziehen, heißt, diese Verbrechen zu leugnen und zu verharmlosen und ist geschichtsvergessen. Ja, was sagst du dazu? Also dazu zwei Punkte. Zunächst einmal, diese Zahlen von Dutzenden oder gar einer dreistelligen Millionenzahl von Todesopfern des Kommunismus, die sich überwiegend auf das Schwarzbuch des Kommunismus und ähnliches Zeug stürzen, sind natürlich eine massive Geschichtsfälschung. Die Opferzahlen sowohl der stalinistischen als auch der maoistischen Repression, die es ohne Zweifel gegeben hat, sind in diesen bürgerlichen antikommunistischen Darstellungen extrem übertrieben. Also sozusagen die Zahl der Menschen, die im Rahmen der stalinistischen Säuberung hingerichtet wurden oder erschossen wurden ohne einen Prozess, liegt im Bereich von einigen Hunderttausend, was eine sehr hohe Zahl ist, eine Zahl, über die man diskutieren muss, aber weit entfernt von den Dutzenden Millionen, die auf die beispielsweise das Schwarzbuch des Kommunismus kommen. Das sind Zahlen, bei denen man einfach jeden erdenklichen Todesfall, der sich in einer sozialistischen Gesellschaft zugetragen hat, mit den unwahrscheinlichsten Argumenten dann für einen Todesfall des Sozialismus erklärt. Also beispielsweise diese Zahlen von Dutzenden Millionen Toten des Stalinismus kommen daher, dass man im gesamten Herrschaftsbereich der Sowjetunion jeden Menschen, der an Unterernährung gestorben ist, als ein Todesopfer des Kommunismus wertet. Es war zum so, dass es mit dem sogenannten Holodomor, der eben kein bewusster Genozid war, sondern Erfolge einer von den sowjetischen Behörden nicht bei einer angestrebten Hungersnot, dass man tatsächlich eine Hungersnot in den 30er Jahren hatte. Es ist aber absurd, es ist das Todesopfer des Kommunismus zu werden, wenn eine Kombination von Missernten mit politischem Missmanagement zu einer Hungersnot geführt hat. Das andere ist, dass es natürlich unsinnig ist, jeden Todesfall innerhalb einer sozialistischen Gesellschaft als einen Todesfall des Sozialismus oder des Kommunismus zu sehen. Die Sowjetunion, insbesondere die stalinistische Sowjetunion, war nicht identisch mit dem Kommunismus und der kommunistischen Bewegung. Nicht jeder Mensch, der von der stalinistischen Sowjetunion in den 30er Jahren hingerichtet wurde, war ein Todesopfer des Kommunismus. Das wäre so, als würde man beispielsweise, was ich auch für unsinnig hielte, die Todesopfer der nationalsozialistischen Verbrechen für Todesopfer des Kapitalismus erklären, weil das Dritte Reich eine bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft war. Aber trotzdem waren die Menschen, die im Holocaust ermordet wurden, die Menschen, die in Osteuropa ermordet wurden, Opfer des nationalsozialistischen Regimes und nicht direkt Opfer seines Wirtschaftssystems. Der Holocaust beispielsweise war kein direkter Ausdruck des ökonomischen Interesses der deutschen herrschenden Klasse. Wie auch die Menschen, die in den stalinistischen Säuberungen getötet wurden, nicht Opfer des Kommunismus war, sondern einer bestimmten herrschenden kommunistischen Partei, die an einem bestimmten Zeitpunkt ein politisches Interesse daran hatte, diese Leute verschwinden zu lassen. Das heißt, die Zahlen, die wir über die Todesopfer des Kommunismus sehen, sind erstens zu einem guten Teil Geschichtsfälschung enorm aufgeblasen. Andererseits ist die Terminologie unsinnig, jeden Menschen, der im Rahmen eines sozialistischen Systems gestorben ist, zum Opfer des Sozialismus oder Kommunismus zu erklären. Mit derselben Logik und mit eigentlich wesentlich mehr Berechtigung könnte man auch sagen, dass der Kapitalismus jedes Jahr zu mehreren Millionen Todesopfern führt, weil in einer Welt, die mehr als genug Lebensmittel produziert, jedes Jahr mehrere Millionen Menschen verhungern, ausschließlich deshalb, weil sie keine ausreichende Kaufkraft verfügen und in einer kapitalistischen Gesellschaft nicht zur Deckung von Bedürfnissen produziert wird, sondern zur Generierung von Profit. Man kann mit viel größerer Berechtigung sagen, dass jeder Mensch, der heute auf der Welt verhungert, ein Todesopfer des Kapitalismus ist, wie man sagen kann, dass ein Mensch, der in den 30ern der Sowjetunion verhungerte, ein Todesopfer des Kommunismus war. Also, ich glaube schon, Ziegler sagt immer, ein Kind, was verhungert, wird ermordet, und er führt es dann immer zurück direkt auf die kapitalistische Wirtschaftsordnung. Es gibt schon Argumente dafür, das so zu machen. Oder schaut man sich mal Obdachlose an, wir hatten das Thema häufiger, die im Winter erfrieren. Natürlich kann man jetzt nicht unmittelbar einen individuellen Täter da festmachen, wie bei einer Mordtat als Verbrechen oder so, aber guckt euch die ganzen Kriege für Rohstoffe und Absatzmärkte oder strategische Positionierung dahingehend an. Also das hängt ja eng zusammen mit imperialistischer Staatenkonkurrenz von kapitalistischen Staaten. Also ich finde es sehr spannend, wenn Vertreter dieser Ordnung dieses Argument aufbringen und überhaupt nicht erkennen, wie gewaltvoll und brutal und auch tödlich für viele Menschen diese Ordnung ist. Das hat schon eine gewisse Ironie. Ja. Ja, und Fabian, du hast es schon gerade angeschnitten, aber wenn wir jetzt also vor allem diese Frage beziehen auf die Stalin-Ära in der Sowjetunion in den 30ern oder jetzt auch China unter Mao, ich meine, das sind alles natürlich sehr große Themen, das Fass will ich jetzt nicht aufmachen, aber auch da war es ja jetzt nicht so, dass da irgendwelche bösartigen, blutrünstigen Staatslenker an der Spitze gesagt haben, wir wollen jetzt irgendwie möglichst viele Menschen umbringen, sondern also es ging ja in diesen beiden Fällen oft darum, dass man die ökonomische Rückständigkeit überwinden wollte durch eine sehr oft überhastete, sicherlich auch in vielen Punkten fehlerhafte Politik der Modernisierung der Wirtschaft und der Industrialisierung. Aber diese Probleme würden sich ja zum Beispiel heute nicht stellen in einer heutigen modernen Ökonomie im Sozialismus, wo wir halt eben nicht mehr diese bäuerlich geprägte, rückständige Wirtschaft hätten. Ja. Was man sich auch ansehen muss, wenn beispielsweise mit den Hungersnöten der Sowjetunion der 30er Jahre und Chinas in den 60er Jahren argumentiert wird gegen den Kommunismus, zwischen den 30er und den 80er Jahren ist im Machtbereich der Sowjetunion niemand verhungert. Zwischen den 60er und 90er Jahren ist im Machtbereich Chinas niemand verhungert. Während im gleichen Zeitraum Millionen Menschen in kapitalistischen Gesellschaften verhungert sind. Das heißt, selbst Hungersnöte, selbst große Hungersnöte waren tatsächlich in sozialistischen Gesellschaften seltener als in kapitalistischen Gesellschaften. Wir haben momentan, wir haben seit Jahrzehnten, wir haben seit Generationen eine permanente Hungersnot in kapitalistischen Gesellschaften des globalen Südens. In kapitalistischen Gesellschaften verhungern jedes einzelne Jahr mehrere Millionen Menschen. In den sozialistischen Gesellschaften gab es vereinzelt große Hungersnöte. Und das Entscheidende ist, in einer sozialistischen Gesellschaft ist man dann verhungert, was extrem selten vorkam, wenn insgesamt einfach zu wenig Lebensmittel geerntet wurden, um die Leute zu versorgen. In kapitalistischen Gesellschaften verhungern Menschen auch dann, wenn mehr als genug Lebensmittel geerntet werden, die Leute aber keine ausreichende Kaufkraft haben. In einer kapitalistischen Gesellschaft wird man verhungern gelassen, obwohl man am Leben erhalten werden könnte. In sozialistischen Gesellschaften kam es zu Hungersnöten mit großen Todeszahlen nur dann, wenn physisch nicht genug Lebensmittel hergestellt wurden, um die Leute versorgen zu können. Ja, du hast jetzt schon viele Verbrechen oder elenden Zustände, die der Kapitalismus hervorbringt, angesprochen. Ich habe einen Bekannten, der sich auch immer über all das empört, also die Armut, die Kriege, die es gibt, die Umweltkatastrophe und so weiter und so weiter. Und den frage ich manchmal, wie, und bist du immer noch kein Kommunist? Und er sagt dann immer zu mir, naja, hast du ein Argument dafür oder hat das noch nicht zu mir gesagt? Welches Argument gibt es denn dafür, gäbe es denn dafür, Kommunist zu sein? Ich weiß, was ich geantwortet habe, aber was würdest du denn antworten, Fabian? Welchen Grund gibt es heute, Kommunist zu sein? Naja, ich würde antworten, dass all diese Missstände der Welt, die dein Bekannter aufgezählt hat, eben keine zufällige Aneinanderreihung von Unglücksfällen ist, sondern dass sie alle eine gemeinsame systemische Ursache haben, und zwar den Kapitalismus. Menschen verhungern heute, wie ich schon gesagt habe, nicht, weil zu wenig Lebensmittel produziert werden. Menschen verhungern deshalb, weil man sie verhungern lässt, weil wir im Kapitalismus leben, weil sie Lebensmittel nicht bezahlen können. Menschen sterben an behandelbaren Krankheiten, nicht, weil es keine Medikamente dafür gibt, sondern weil sie die Medikamente nicht bezahlen können, weil man deswegen entscheidet, dass man sie sterben lässt. Menschen werden obdachlos, nicht weil es nicht genug Wohnraum für die Menschen gäbe, sondern weil sie Wohnraum nicht bezahlen können, man deswegen entschieden hat, dass man Menschen, die Wohnraum nicht zahlen können, lieber auf der Straße erfrieren lässt. Wenn man sich über all die Schlechtigkeiten dieser Welt empört, dann muss man ihre gemeinsame Ursache angreifen. Das ist eben der Kapitalismus. Es ist keine zufällige Aufeinanderreihung von Unglücksfällen, die nichts mit dem Wirtschaftssystem zu tun haben, dem wir leben. Fabian, vielen Dank für das Gespräch und auch an dich, Paddy. Danke. Danke euch. Schönen Abend noch. Vielen Dank. Schönen Abend. Liebe Kneipenfreundinnen, noch nicht wegschalten, denn wir haben eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube und auf Spotify. Und was ihr auch noch machen könnt, ihr habt neben diesem Abo-Button noch die Möglichkeit, auf Spotify und auf YouTube diese kleine Glocke zu drücken. Und wenn ihr das macht, verpasst ihr keine einzige Folge mehr, denn ihr werdet direkt benachrichtigt, wenn neue Folgen hochgeladen werden. Und für YouTube auch ganz wichtig für Algorithmus, liken und wenn ihr Bock habt, auch kommentieren und ja, in allen Fällen natürlich auch gerne teilen, wenn ihr die Folge gut fandet. Und ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Ihr findet unsere PayPal-Daten oder unsere Kontodaten jeweils in der Beschreibung. Vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen Dank für jede noch so kleine Unterstützung.